Erster 3 Monate nach dem Auszug aus Ägypten kamen die Israeliten in die Wüste Sinai. Zweiter, sie reisten von Rephidim ab und kamen in die Wüste Sinai. Dort bauten sie ihre Zelte vor dem Berg auf. Dritter, Mose stieg auf den Berg zu Gott. Gott rief ihm vom Berg zu. Er gab Mose eine Nachricht für das Volk Israel. Vierter, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht. Fünfter, wenn ihr mir gehorcht und meine Regeln haltet, seid ihr mein besonderes Volk. Mir gehört die ganze Erde. Sechster, ihr sollt ein heiliges Volk für mich sein. Das sind die Worte für die Israeliten. Siebter, Mose ging zurück und rief die Anführer des Volkes. Er erzählte ihnen alles, was Gott gesagt hatte. Achter, das ganze Volk antwortete, wir wollen alles tun, was Gott sagt. Mose brachte diese Antwort zu Gott. Neunter, Gott sagte zu Mose, ich komme in einer dunklen Wolke zu dir. Das Volk soll mich hören, wenn ich mit dir spreche. Zehnter, Gott sagte zu Mose, geh zum Volk. Sie sollen sich heute und morgen vorbereiten und ihre Kleider waschen. Elfter, am dritten Tag müssen sie bereit sein. Dann kommt Gott vor den Augen aller Menschen auf den Berg Sinai. Zwölfter, ziehe eine Grenze um den Berg. Sag dem Volk, geht nicht auf den Berg. Wer den Berg berührt, muss sterben. Dreizehnter, niemand darf diese Person berühren. Man soll sie mit Steinen bewerfen. Erst wenn das Horn laut tönt, dürfen sie zum Berg kommen. 14. Mose stieg vom Berg zum Volk hinab. Er sagte ihnen, sie sollen sich vorbereiten und ihre Kleider waschen. 15. Er sagte zum Volk, seid am dritten Tag bereit. Männer sollen nicht zu ihren Frauen gehen. 16. Am Morgen des dritten Tages gab es Donner und Blitze. Eine dunkle Wolke war auf dem Berg. Alle Menschen hatten Angst. 17. Mose führte das Volk aus dem Lager zu Gott. Sie blieben am Fuß des Berges stehen. 18. Der ganze Berg Sinai rauchte. Gott kam im Feuer auf den Berg herab. Der ganze Berg bebte stark. 19. Der Ton der Trompete wurde immer lauter. Mose sprach und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. 20. Gott kam auf den Gipfel des Berges Sinai. Er rief Mose zu sich. Mose stieg hinauf. 21. Gott sagte zu Mose, geh hinunter. Warne das Volk. Sie dürfen nicht versuchen, mich zu sehen. Sonst sterben viele von ihnen. 22. Auch die Priester müssen sich vorbereiten. Sonst wird Gott sie bestrafen. 23. Mose sagte zu Gott, das Volk kann nicht auf den Berg kommen. Du hast uns gesagt, macht eine Grenze um den Berg. 24. Gott sagte, geh hinunter. Komm dann mit Aaron wieder herauf. Aber das Volk darf die Grenze nicht überschreiten. 25. Mose ging zum Volk hinunter und erzählte ihnen alles.